und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre, und weiset Siegen Bethlehem und sprach: Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbiete. Thank you.